Und für jede Gemeinschaft haben wir einen Ritus festgelegt, damit sie den Namen Allahs über den aussprechen, womit er sie an den Vierfüßlern unter dem Vieh versorgt hat. Euer Gott ist ein einziger Gott, so seid ihm ergeben. Und verkünde frohe Botschaft denjenigen, die sich demütigen,